Sie wollen in Urlaub fahren und hören im Radio das Reisemagazin. Haben Sie Lust auf Urlaub? Lust auf Sonne, Strand und Meer? Dann sind Sie genau richtig im Kurhaushotel Travemünde. Hier erwartet Sie im Sommer ein besonders interessantes Urlaubsangebot. Verbringen Sie einen traumhaften Urlaub an der Ostsee. Weitere Informationen können Sie anfordern bei Kurhaushotel Travemünde, Außenallee 10, 23570 Lübeck-Travemünde. Telefon 04502 8810. Telefax 04502 74437. Sie hören jetzt den Text noch einmal.